fotografischen Aufnahmen überprüft, die an meinem Institut in der vergangenen Nacht etwa um 1 Uhr morgens gemacht worden sind. Darauf erscheint ein neuer Stern von großer Helligkeit am Ort von Masters Sonne. Das bedeutet, der Planet wurde vernichtet, als das zentrale Stirn des Systems zur Nova wurde. Ich wäre interessiert, mehr über die verschollene Expedition zu erfahren. Zeigen Sie die Abhörgenehmigung. Legen Sie die Handfläche auf die Sichtscheibe des Videophones. Zeigen Sie Ihr Gesicht im Halbprofil mit freigelegtem Ohr. Weiser zweiten Grades Münster. Danke, Weiser zweiten Grades George Wladimir Münster. Alles ist korrekt. Beginnen wir. Der Inhalt des Logbandes ist älter als 10 Jahre. Daher fällt das Band unter die Rubrik Altertümer. Wenn Sie einen Begriff nicht kennen, dann sprechen Sie deutlich das Wort Halt aus. Weiser zweiten Grades Münster. Master. Hörspiel von Michael Springer. Musik Wilhelm Zobel. Regie Bernd Lau und Wilhelm Zobel. Hier spricht der Koordinator der ersten hydrologischen Expedition zum Planeten Master. Ich werde täglich um 0 Uhr Bordzeit einen Bericht zusammenstellen. Wir haben wissenschaftliche Standardausrüstung und zusätzlich ein U-Boot an Bord. Unser Auftrag lautet Aufklärung der anormalen Meeresströmungen. Master ist bekanntlich eine Abkürzung für Meeresplanet mit atypischem Strömungsatlas. Wir haben gemischte Standardbesatzung. Ich selbst bin ein Hybrid. Halt! Hybride sind in diesem Zusammenhang Menschen mit einem an den Frontallappen angeschlossenen Elektronengären. Sie wurden früher einzeln eingesetzt, werden aber heute nur noch paarweise verwendet, da einsame Hybride starken Depressionen unterliegen und zur Selbstzerstörung neigen. Ich bin ein Hybrid. Weiter befinden sich an Bord ein Großrechner, ein Autogenius. Halt! Autogenius nannte man ein Fluggerät mit beschränkter Entscheidungsfähigkeit. Es konnte Hindernissen selbstständig ausweichen oder bei Gefahr auf große Höhe gehen. Der Autogenius war auf maximalen Schutz der Insassen programmiert und ähnelte in seinem Verhalten einem Wildvogel. Ein Autogenius. Das menschliche Paar, Herr und Frau Wu, die Fachleute der Hydrobiologie sind und schließlich ein Infant. Halt! Infant bedeutet in diesem Zusammenhang einen autonomen Großrechner mit Random-Generator. Halt! Random-Generator oder Zufallserzeuger. Er erzeugt Zufallsprozesse in Elektronengehirnen. Dadurch werden die Denkprozesse im Großrechner dem ähnlich, was man beim Menschen mit Einfall oder Intuition bezeichnet, mit freier Assoziation oder Geplapper. Dies ist der dritte Tag. Wir sind auf Master gelandet. Ich aktivierte den Infanten, um erste Spontaneindrücke des Planeten zu erhalten. Ich lasse jetzt einen Mitschnitt der Landung folgen. Da Master jungfräulich ist, gelten die Sicherheitsvorschriften der Sonderstufe. Wir landeten daher mit starkem Prolongatorfeld. Halt! Das Prolongatorfeld beschleunigt alle Vorgänge in menschlichen Gehirnen. Dadurch wird die Reaktionsgeschwindigkeit der Besatzung erhöht. Ihr erscheinen die Ereignisse in Zeitlupe. Wir umkreisen Master zweimal und suchen einen Landeplatz. Jetzt darfst du reden, Infant. Ich strecke meine Fühler aus und betaste Master. Was für ein nasser, weicher Planet. 95% mit rotem Meer bedeckt. Wasser, Tang und Algen. Viele kleine Inseln. blaue Warzen auf dem roten Körper und die Gänsehaut der Dünung. Friedlich. Die Atmosphäre? Hellgrün. Ozonreich und schön zu atmen für Menschen und Hybride. Lau und algig. Siehst du Produkte? Oh ja, einfache Bauten auf den Inseln. Ich sehe blasse Gestalten, recht menschlich. Sie laufen über das Wasser. Was tut sich im Meer, Herr Wu? Niedere organische Formen. Plankton, Algen. Ich fasse zusammen. Masta trägt intelligentes Leben auf seinen Inseln. Das Meer ist eine Algensuppe. Wir landen. Wir wassern. Wir wollen Sie nicht erschrecken. Gut. Wir nähern uns tangential. Hemmdüsen ein. Blaue Inseln, rotes Meer. Drosseln. Höhe 10.000. Oh ja. Langsam. Wir nähern uns wie eine flache Hand, die vorsichtig über das Meer fahren will. Vorsichtig. Nicht so fest. So ist es gut. Noch 5.000. Es geht. Es sollte ewig dauern. Masta kommt uns sehr entgegen. Noch 1.000. Achtung. Ich gehe auf Landegeschwindigkeit. Sind alle angeschnallt? Du auch, Infant? Wir werden übers Wasser schießen wie ein flacher Kiesel. Die Bremsschirme. Jetzt fährt die Hand fest über den Himmelskörper. Es geht gut. Schade. Zu Ende. Basta. Geschafft. Ich will mich draußen umsehen. Ich bin müde. Ja. Wir schlafen 2 Stunden. Infant, du darfst mit dem Autogenius herumfliegen, wenn du versprichst, keine Kontakte mit den Eingeborenen zu suchen. In Ordnung. Danke, Koordinator. War das schön. Oh ja. Masta. Dies ist der 7. Tag. Dem Infanten ist erstmals die Kommunikation mit den Eingeborenen gelungen. Er gibt jetzt eine provisorische Zusammenfassung. Sprich. Die Eingeborenen sind rund 3 Meter groß, kahl und feucht. Sie zählen zur Gruppe der Menschenartigen. Sie verständigen sich durch Schallschwingungen im unteren menschlichen Hörbereich und begleiten das Geräusch mit großen Gesten. Ich gebe eine kurze Probe ihrer Lautsprache. Die weißen Riesen, wie wir auf meinen Vorschlag die Eingeborenen nennen, zeigten bis heute an uns nicht das geringste Interesse. Wir waren Luft für sie. Sie versuchten nie, uns einzuatmen. Weiter. Sie waren weder aggressiv noch scheu. Sie betrachteten uns nicht länger als das Meer oder die Wolken. Wenn wir uns in den Weg stellten, gingen sie um uns herum. Vorher dachten wir, vielleicht sind sie blind. Ihr Leben ist einfach und unbegreiflich. Wir haben niemals Werkzeug oder gar Maschinen gesehen. Niemals einen Riesen, der Nahrung einnimmt, jagt oder sich fortpflanzt. Mit einem Wort, auf Mazda wird nicht gearbeitet. Nach 3 Tagen hatte der Großrechner die Sprache der weißen Riesen dekodiert. Wir belauschten sie also, ohne mit ihnen reden zu können. Ich bringe einen Ausschnitt aus der Unterhaltung mehrerer Eingeborener, die sich auf uns bezieht. Seit 3 Umdrehungen habe ich neue Erscheinungen. Etwas ist in meinem Kopf heruntergefallen und daraus sind geräuschvolle Wesen gekrochen. Mir geht es ebenso. Mir auch. Das Zeug ist nicht aus dem Meer gestiegen, sondern vom Himmel, das ist neu. Sie machen alles mit den Händen, sie schämen sich gar nicht. Sie sind wie fliegende Fische. Manchmal klatschen die Riesen in die Hände. Das ist ihre Art zu lachen. Sind sie außer sich vor Heiterkeit, dann setzen sie sich und klatschen mit Händen und Füßen. Haben wir alle dieselben Erscheinungen, dann müssen wir dem Großkopf eine Meldung machen. Oder dem Oberlehrer. Gemeinsame Erscheinungen sind langweilig, hat einer einen schönen Traum gehabt. Mir ist ein Fisch erschienen. Er sagte, dein Nachbar redet schlecht von dir, er sagt, du hast nur Wasser im Kopf. Jetzt komme ich dran. Wir waren viele und nirgends war Wasser. 2 Sonnen sprangen herum wie Bälle. Wir sangen. Auf einmal platzte eine Sonne und viele Fische fielen aufs Land. Wir bestiegen sie und sie liefen mit uns hin und her. Auf einmal drehte sich mein Fisch unter mir und wurde zu Wasser. Ich dachte mich schnell weg und erwachte. Ein sehr schöner Traum, jetzt hört meinen. Ich hielt gerade einen Vortrag, da brach mein Kopf auf und viele Fische liefen über meinen Körper. Hier ist oft von Fischen und Wasser die Rede. Leider haben wir noch nicht begonnen, das Meer zu erforschen. Sei nicht ungeduldig. Wenn der Bericht des Infanten ausgewertet ist, können wir uns dem Meer zuwenden. Wir erkennen aus den Reden der Eingeborenen, dass jeder einzelne von ihnen glaubt, allein auf der Welt zu sein. Und zwar nur als Kopf. Alle Ereignisse erscheinen den weißen Riesen als Vorgänge in ihrem Kopf. Sie sind Anhänger der Hohlwelttheorie. Halt! Hohlwelttheorie. Altertümliche Anschauung, nach welcher die Erdoberfläche die Innenseite einer Kugel darstellt, in deren Mitte sich die Himmelskörper bewegen. Anhänger der Hohlwelttheorie. Sie meinen, dass die Innenseite ihres Schädels vom Meer bedeckt ist, mit allen Himmelserscheinungen mitten im Kopf. Ihr Leben ist ein Traum. Ich habe sehr oft Streit unter ihnen beobachtet. Es fängt immer damit an, dass ein weißer Riese den anderen als bloße Erscheinung in seinem Kopf bezeichnet. Der andere beteuert, es sei gerade umgekehrt. Dann beginnen beide möglichst laut zu singen. Der Sängerkrieg endet fast immer durch einen dritten Riesen, der den beiden versichert, sie seien alle 2 mitsamt ihrem Streit nur eine Einbildung in seinem Kopf. Wir vermuten, dass sie die Kunst beherrschen, im Meer Strömungen und Wirbel zu erzeugen. Dass sie auf ihren eigenen Wellen reiten. Eins nach dem anderen. Hören wir den Bericht des Infanten zu Ende. Es gibt nicht mehr viel zu erzählen. Heute kam zum ersten Mal ein Riese, nachdem er eine Unterrichtsstunde beendet hatte, auf mich zu und sprach mich an. Hört euch die Unterhaltung an. Du bist hartnäckig. Wenn du nicht weggehst, werde ich mit dir reden. Wer bist du? Ich bin eine Maschine von einem fernen Stern. Ich bin zu Besuch hier. Du bist eine eingebildete Einbildung. Du glaubst, von außerhalb meines Kopfes zu kommen. In der Tat, du blasser Hügel. Dein Kopf ist weniger als ein Sandkorn in den Räumen, aus denen ich komme. Ha, ha, ha. Lach nur, wenn du fertig bist, sag mir bitte, wie ihr euch ernährt und fortpflanzt. Ich sehe euch nämlich nie bei der Arbeit, weder bei der ernsten noch bei der lustigen. Ich bin es gewohnt, dass meine Einbildungen, sofern sie die Gestalt haben, die ich an mir selbst im Wasserspiegel feststellen kann, beanspruchen, außerhalb meines Kopfes zu existieren. Ich habe oft Streit wegen solcher Frechheiten. Aber dass du, der aussieht wie ein Ziegel und redet wie ein Kind, glaubst, mir den Kopf zerbrechen zu können, das geht, wie du selbst einsehen wirst, zu weit. Verschwinde von selbst, sonst werde ich dich einfach vergessen. Ich mache dir die Freude und gebe nach. Ich bin nur deine Einbildung. Zufrieden? Habe ich es nicht gesagt? Auf Wiedersehen. Sag mir nur noch das eine. Wie macht ihr es, dass ihr schähend rasch über das Wasser huschen könnt? Und wie macht ihr es, dass leblose Dinge, die ihr ruft, von weitem über das Meer zu euch geschwommen kommen? Und wie macht ihr es, dass das Wasser sich nach euren Befehlen richtet? Die Antwort ist leicht. In meinem Kopf bin ich der Herr. Wenn ich mir einbilde, ich könnte über das Wasser huschen, warum sollte ich es nicht können? Wenn ich Dinge bei mir haben will, dann wünsche ich sie mir. Und gleich sind sie da. So einfach ist das. Soweit das Gespräch mit dem weißen Riesen. So kommen wir nicht weiter. Ich sage euch, das Geheimnis dieser Gesellschaft liegt im Meer. Die Riesen sind zu oberflächlich, um ihr Dasein zu verstehen. Daher müssen wir tauchen. Gut. Morgen bricht eine Unterwasserexpedition auf. Es ist alles vorbereitet. Ich halte das für verfrüht. Es ist gegen die Regeln, eine zweite Sphäre zu erforschen, ehe die Lebensformen der ersten verstanden sind. Vielleicht kann man aber in diesem besonderen Fall die erste Sphäre nur aus der zweiten heraus verstehen. Das meine ich auch. Ich möchte euch unterhalten. Ich fühle, dass die Rätsel um die eingebildeten Riesen euch zu schaffen machen. Zur Entspannung spiele ich euch eine Kostprobe ihrer Musik vor. Sehr häufig, meist in den Schulpausen, führen sie Sängerkriege. Zwei Riesen halten sich an den Händen, stehen nebeneinander und singen abwechselnd. Dazu spielt ein Orchester. Hört zu. Das interessiert mich nicht. Ich möchte Informationen über die Produktionsverhältnisse, aber kein Gejodel. Bitte spezifizieren Sie Gejodel, Weiser zweiten Grades George Wladimir Münster. Gesang. Danke. Die Gesangsprobe wurde beigefügt, da die Liedertexte Aufschluss über die Weltanschauung der Eingeborenen geben. Weiser zweiten. Dann übersetzen Sie mir den Gesangstext und unterlassen Sie die ständige Nennung meines Namens. Wie Sie wünschen, Weiser zweiten Grades George Wladimir Münster. Aus nichts wird nichts. Ich bin eingebildet, also bin ich. Mein Kopf ist größer als ich selbst gedacht. Ich bin mir selbst genug. Ich kann nicht heraus aus mir. Ich wälze mich Tag und Nacht durch meinen Wasserkopf. Mich in mir zu spiegeln, was kann schöner sein? Auf des Gedankens Flügeln bin ich mit mir allein. Aus dem Wasser bin ich gestiegen und werde in der Sonne untergehen. Mein Kopf malt alle Farben. Im Hohlkopf liegt der Selbstgenuss. O unendlich. Halt, das reicht. Fahren Sie im Lokband fort. Bitte sehr. Das hatten wir schon. Spielen Sie mir lieber etwas über das Erziehungswesen vor. Bitte sehr. Dies ist der fünfte Tag. Ich gebe eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir heute über die Eingeborenen erfahren haben. Heute waren wir in der Schule. Die Erziehungsarbeit ist die einzige Form der Praxis, die wir bisher auf Masta beobachten konnten. Es wird fleißig gesungen und philosophiert. Ich denke, dass die Riesen imstande sind, sich ohne materielle Transportmittel zwischen den Inseln zu bewegen. Durch die Kraft ihrer Gedanken? Ich weiß es nicht. Wie das schmerzt. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht einmal, was sie essen und wie sie sich fortpflanzen. Ihre Häuser haben keine Türen, sie haben nichts zu verbergen. Wir haben herausgefunden, dass die Gruppen, die sich auf den größeren Inseln um einen Vortragenden scharen, eine Art Unterricht erhalten. Die Schüler sehen zwar genauso aus wie alle Eingeborenen, benehmen sich aber kindlicher. Sie saugen an ihren Fingern und versuchen, Schmetterlinge zu fangen. Halt! Schmetterlinge. Die einzige nicht intelligente höhere Lebensform auf Masta. Es handelt sich um chlorophyllhaltige Halbpflanzen, die vom Sonnenlicht leben. Sie werden bisweilen gejagt, aber nicht zu Nahrungszwecken. Zu fangen. Ein Hauptzweck des Schulbetriebs ist es, den Schülern alle Formen der Beschäftigung mit Dingen auszutreiben. Manchmal zeigt ein Schüler Zeichen von Hunger oder Zärtlichkeit. Dann wird er bestraft. Er muss ans Ufer und je nach dem Grad seines Vergehens bis zu einer gewissen Tiefe ins Wasser gehen. Der Schüler lässt dabei extreme Angstsymptome erkennen. Der Lehrer bekämpft bei seinen Schülern alle Ansätze eines interessierten Verhaltens zur Umwelt. Das Spielen mit Sand, Steinen oder mit den eigenen Gliedmaßen wird bestraft. Erst recht Spiele mit den Gliedmaßen von Mitschülern. Die vermittelte Lehre lautet kurz gefasst: Es gibt nur meinen Kopf, alles andere ist Einbildung. Zweck der Schule ist es, den naiven Widerstand gegen diese Lehre zu brechen. Ich spiele gern mit den Schülern. Wir müssen aufpassen, dass uns der Lehrer nicht erwischt. Die Schüler sind anfangs noch fähig, vor Vergnügen das Gesicht zu verziehen und Geräusche zu machen, die unserem Lachen ähneln. Hier eine Probe. Dieses Lachen wird durch Stehen im Wasser bis zum Hals bestraft. Infant, Welche Spiele habt ihr gespielt? Eines heißt Blinde Kuh. Ich verbinde einem Schüler die Augen und lasse mich fangen. Daran knüpfe ich die Belehrung, dass es Dinge unabhängig von unseren Sinnen gibt. Oder wir spielen Stummer Fisch, das ist ein Spiel, das mir die Schüler beigebracht haben. Wir dürfen dabei nicht reden und unterhalten uns durch Grimassen, Gesten und durch das Vorzeigen von Gegenständen. Daran knüpfe ich die Belehrung, dass das Dasein der Dinge unabhängig ist vom Denken und Sprechen. Ich verbiete dir das, das ist ein Befehl. Nach Regel 4 des interkulturellen Expeditionsgesetzes ist es verboten, subversive Aktivitäten auf fremden Planeten zu entfalten. Hast du verstanden? Ich habe verstanden, Koordinator. Sei nicht böse. Der Infant, der mit dem Autogenius weite Teile des Planeten im Flug erforscht hat, eine entscheidende Entdeckung. Es folgt nun die Logbandaufnahme des Funkverkehrs vom 9. Tag gegen Abend. Koordinator, Koordinator, das musst du sehen. Wir haben etwas gefunden. Komm schnell. Der Koordinator hat sich in Tiefschlaf versetzt. Weck ihn schnell auf. Gib einen hinreichenden Grund an. Der Autogenius hat auf einer unbewohnten Insel einen langen Schatten ausgemacht. Wir stehen vor einem riesigen Fisch aus Stein. Ein Denkmal. Der Beweis für eine hochentwickelte Lebensform im Meer. Ich wecke den Koordinator. Lass uns fortfliegen, Infant. Hier ist es nicht geheuer. Das Meer bewegt sich so unruhig. Sei ruhig. Ich bin ja bei dir. Koordinator, hörst du mich? Hier ist das Mutterschiff. Ich höre. Wir haben nahe der Schattengrenze ein Denkmal oder eine Kultstätte gefunden. Es ist ein Turm in Gestalt eines stehenden Fisches. Wie hoch? 150 Meter. Schließ dich an meine Augen an. Und sie selbst. Die Oberfläche ist sorgfältig geglättet, die Fugen verschmiert. Ich sehe, du hast recht. Das Bild ist schlecht, du brauchst neue Augen. Nein, es liegt an der Übertragung. Wir sind fast auf der anderen Seite des Planeten. Lass uns heimfliegen, Infant. Das Meer macht hohe Wellen. Koordinator, siehst du die Flossensäume? Sind das Hände? Ja. Fünf Reihen kleiner Hände laufen in Spiralen um den Fischleib. Weißt du, was das bedeutet? Diese Fischsorte ist fast mit Sicherheit intelligent. Es wird finster. Ich habe Angst. Fliegen wir, Infant. Ich sehe Augen und Flossen im Meer. Infant und Autogenius kehren sofort zum Schiff zurück. Das ist ein Befehl. Wir kommen. Ich bin aufgeregt und denke heftig über den Fisch nach. Die Hände sind zwar primitiv wie Zangen, aber sie können das Wesentliche, was Flossen nie können, greifen. Also Werkzeug, Intelligenz, Sprache. Infant, ich glaube, wir wissen, wer auf Master die Arbeit macht. Vielleicht sind die Fische längst ausgestorben. Vielleicht brauchen die Riesen keine Arbeiter mehr und machen alles Kraft ihres Geistes. Was hätten Sie für einen Grund, uns die Existenz der Fische zu verheimlichen? Ich glaube, Sie sind ausgestorben. Die Idee gefällt mir besser. Warten wir bis morgen. Wir werden die Riesen nach den Fischen fragen und das Unterseeboot losschicken. Herr und Frau Wu haben keinen Erfolg damit gehabt, das Meer mit verschiedenen Strahlen zu durchleuchten. Es gibt hier metallhaltige Algenarten, die jede Strahlung schon in geringer Tiefe abschirmen. Wie geht es, Herrn und Frau Wu? Sehr gut. Sag, du weißer Riese, was haben die Türme zu bedeuten, die auf unbewohnten Inseln stehen und die Gestalt von Fischen haben. Was du dir einbildest. Meine Gedanken nehmen wirklich alle möglichen Formen an. Warum dürfen denn auf meinen Inseln keine Türme wachsen? Warum dürfen sie nicht wie Fische aussehen? Gehen wir Schmetterlinge fangen. Ich fange dir mit dem Autogenius gleich 4, wenn du mir sagst, was die Türme bedeuten. Früher glaubte ich, dass es im wirklichen Meer wirkliche Fische gibt. Diese Zeit der Dummheit ist lang vorbei. Das Meer ist ein Wort und nicht mehr. Ein Wort verwandelt sich gern in ein anderes. Meer oder Fisch, was macht das für einen Unterschied? Du hast mir 5 Schmetterlinge versprochen. Dies ist der Abend des 10. Tages. Unser U-Boot hat den Meeresboden erforscht. Im Kampf mit Meeresbewohnern haben wir ein Mitglied der Besatzung verloren, Herrn Wu. Er muss als tot gelten. Für den Verlust Herrn Wus übernehme ich die Verantwortung, mache jedoch als mildernden Umstand geltend, dass er das U-Boot aus eigenem Antrieb verlassen hatte, als er geraubt wurde. Frau Wu erhält ab sofort zusätzlich zu ihrem Gehalt die übliche Raumwitwenrente. Ich lasse einen Mitschnitt des Funkverkehrs kurz vor dem Angriff der Fische folgen. Koordinator, hier ist Wu. Soeben setzen wir auf dem Meeresboden auf. Die Algenkonzentration ist selbst hier unten noch so hoch, dass man mit Scheinwerfern nur wie im dichten Nebel sieht. Tiefe? 846 Meter. Der Boden ist hart und eben. Wir bewegen uns mit Raupenantrieb auf eine Hügelkette zu. Koordinator, hier ist der Infant. Ich schwebe mit dem Autogenius über der Position des U-Bootes. Das Meer zieht sich zusammen. Ich habe Angst. Ich melde starke Strömung genau unter uns. Jetzt bildet sich ein Wirbel im Uhrzeigersinn. Haben Sie gehört, Herr und Frau Wu? Hier unten ist alles ruhig. Die Algenschwaden bewegen sich nicht. Was wir für Hügel hielten, sind künstliche Bauten. Wir sehen Lichter, Koordinator. Nähern Sie sich mit äußerster Vorsicht. Infant, wie sieht das Meer aus? Die Wirbelbildung hat aufgehört, aber die Oberfläche bleibt unruhig. Wie wenn Regen auf das Wasser fällt. Herr Wu steigt in den Taucheranzug und verlässt das Boot. Wir meinen, dass ein Objekt von der Größe des U-Boots eher Aggressionen auslöst als meine Wenigkeit. Ich halte mit dem Boot in etwa 100 Meter Entfernung von den Gebäuden. Ich nähere mich dem ersten Haus. Es ist innen beleuchtet. Der Boden bebt. Es klingt wie Maschinenlärm. Ich trete an ein großes Fenster. Dahinter sehe ich ein riesiges Schwungrad, das schnell rotiert. Ich erkenne Maschinen, Kolben, die sich bewegen. Und Fische. Zwischen den Maschinen schwimmen Fische. Delfine. Sie bedienen die Maschinen. Vorsicht! Herr Wu, starke Meeresbewegungen, hohe, schaumige Wellen. Die Algen fliegen wie in einem Sturm. Das Boot wird abgetrieben. Frau Wu, sind Sie manövrierfähig? Ja. Kein Sturm mehr. Stille. Boot intakt. Herr Wu! Herr Wu! Bitte zurück zum Schiff, bitte schnell! Alle zurück zum Schiff, alle zurück zum Schiff. Haben Sie verstanden, Frau Wu? Verstanden. Mein Mann? Herr Wu gilt als vermisst. Bergungsversuche müssen bis auf Weiteres unterbleiben. Alle zurück zum Schiff. Wir kommen. Ich komme. Dies ist der 12. Tag. Soeben hatten wir ein langes Gespräch mit Wirsing. Es folgen Ausschnitte. Wer ist dieser Wirsing? Ein Meeresbewohner hatte sich am U-Boot festgehalten und war bis zum Mutterschiff mitgefahren. Die Besatzung setzte ihn in einem Wassertank gefangen. Es war nicht möglich, die Sprache des Fisches, der einem Delfin ähnelte, zu untersuchen, da er zum Unterschied von den weißen Riesen nicht zu Monologen neigte. Erst als man sich entschloss, eine Ausfahrt mit dem U-Boot zu wagen, um einen zweiten Fisch zu fangen, nahm der Delfin die Kommunikation auf. Zur Überraschung der Expedition beherrschte er die irdische Interlingua fließend. Weitere Informationen erhalten Sie im folgenden Logbandausschnitt. Danke. Lieber Wirsing, berichte uns, was du von den Wesen hältst, die über dem Wasser wohnen. Es gibt Fische, die im Wasser wohnen, und Engel, die unter dem Himmel herumgehen. Die Engel sind Fische, die in unserer großen Lotterie gewonnen haben. Du sagst, es sind Fische wie du. Sie aber sagen, ihr seid Wasser. So wie das Eis und der Dampf Formen des Wassers sind. Davon weiß ich nichts. Es gibt nichts als Gedanken, nicht wahr? Außer deinem Kopf ist nichts, oder? Warum stellt ihr solche Fragen? Ich bin nicht dumm. Die Wesen auf den Inseln glauben, dass außer ihrem jeweiligen Kopf nichts wirklich da ist. Das kann man glauben, wenn man nichts zu tun hat. Reden wir von etwas anderem. Das ist ein langweiliges Thema. Woher weißt du, dass mein Mann am Leben ist? So wie ihr mich in ein Wasserglas gesetzt habt, so haben meine Freunde Herrn Wu in ein Luftglas gesetzt. Sie fragen ihn ebenso aus wie ihr mich. Herr Wu ist aber Diabetiker. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es wird auf alle Eigenheiten Rücksicht genommen werden. Wie lang hast du uns zugehört, bis du unsere Sprache konntest? Wir hören euch ab, seit ihr da seid. Eure Sprache ist einfach. Sehr beeindruckt sind wir jedoch von euren Energiequellen. Stimmt es, dass euer Raumschiff durch einen ähnlichen Prozess angetrieben wird, wie er in den Sternen abläuft? Ganz richtig. Schweig, Infant. Es ist uns verboten, technische Informationen weiterzugeben, die militärisch verwendet werden können. Wir beherrschen den Sonnenprozess in explosiver Form schon seit langem. Wir wären sehr an der Bändigung dieses Prozesses für friedliche Zwecke interessiert. Wenn ihr Sonnenbomben bauen könnt, dann dürfen wir euch erklären, wie man die Kernfusion kontrolliert. Sehr gut. Dann bin ich nicht umsonst gekommen. Was macht ihr den ganzen Tag? Wir arbeiten. Wir erzeugen unsere Nahrung und die Maschinen zur Herstellung der Nahrung und wir bauen Transportmittel. Auch Flugzeuge und Raumschiffe? Das Verlassen des Wassers ist nicht gestattet. Wer verbietet es? Wer das Wasser verlässt, kehrt nie zurück. Er stirbt? Er schwebt als Engel über dem Wasser. Die weißen Riesen. So nennt ihr die Engel. Wovon leben die weißen Riesen? Wir ernähren sie. Sie essen uns. Die Engel sind hilflos. Wir füttern sie mit uns selbst und tragen sie über das Meer. Wie? Auf unseren Rücken. Immer ist einer von uns in ihrer Nähe und horcht auf einen Befehl. Wir folgen auf der Stelle. Die weißen Riesen sagen, alles könnten sie allein Kraft ihrer Gedanken. Sie sagen die Wahrheit. Denn wenn sie ihre Gedanken noch so leise aussprechen, führen wir sie aus. Dazu sind wir da. Ihr habt Lungen und braucht Luft. Wieso bleibt ihr unter Wasser? Es ist verboten, im Angesicht eines Engels den Kopf aus dem Wasser zu strecken. Wir halten die Luft an. Ihr müsst unter dauerndem Luftmangel leiden. Die Die ständige Atemnot ist in der Tat sehr schmerzhaft. Wir haben entdeckt, dass sie zu einer Schädigung gewisser Hirnpartien führt. Dadurch wird die für uns Fische typische Bescheidenheit hervorgerufen. Unser Fleiß und unsere Liebe zu den Engeln. Ihr lasst euch alles gefallen. Ihr macht die Arbeit. Wagt in der Nähe der Riesen nicht zu atmen und werdet zum Dank gefressen. Infant, ich erteile dir eine ernste Rüge. Du rufst zum Umsturz auf einem fremden Planeten auf. Das ist ein Kapitalverbrechen. Lass ihn reden. Auch unter uns sind welche, die das sagen. Gewiss würde jeder Delfin am liebsten das Leben eines Engels führen. Aber wenn das alle täten, wären die Inseln übervölkert mit Engeln, die nichts zu essen haben. Die Arbeit muss getan werden. Aber wozu braucht ihr die Engel? Schweig oder ich stelle dich ab. Ihr glaubt, ein schreiendes Unrecht zu sehen. Auf einem Planeten findet ihr zwei intelligente Rassen und die eine ernährt sich von der anderen. Doch der Schein trügt. Es gibt hier nur eine einzige intelligente Rasse. Ich verstehe nicht. Ihr betrachtet die weißen Riesen nicht als intelligent? Ich weiß, was der Fisch meint. So ist das also. Wirsing, berichte uns über die unter euch, die den Riesen nicht dienen wollen. Nein. Da wird kein Mensch klug daraus. Erklären Sie die biologischen Zusammenhänge. Ursprünglich waren die Delfine die einzige intelligente Lebensform. Sie entwickelten die Kunst, ihre Embryos so zu konditionieren, dass daraus weiße Riesen werden konnten. Im Vergleich zu den weißen Riesen, die ein größeres Hirn und Hände mit 7 Fingern haben, sind die Delfine als entwicklungsgehemmt zu bezeichnen. Jedoch wird die Produktion weißer Riesen in ganz engen Grenzen gehalten. Es werden grundsätzlich nicht mehr Riesen zugelassen, als es auf Mastar an natürlichen Inseln gibt. Das sind rund 5000. Und wie viele Delfine gibt es? Im abschließenden Expeditionsbericht wird ihre Zahl vom Großrechner auf 4 bis 8 Milliarden geschätzt. Fahren wir fort. Bitte sehr. Dies ist der 21. Tag. Unsere Untersuchungen sind abgeschlossen. Wir warten nur noch auf die Auslieferung von Herrn Wu. Mastas Zivilisation entspricht, nach Wirsings Erzählungen, etwa der irdischen um das Jahr 2000. Der wesentliche Unterschied ist das Fehlen eines allgemeinen Tauschmittels. Auf Mastar gibt es kein Geld. Die Delfine führen eine Wirtschaft, deren einziges Ziel das Wohlergehen der weißen Riesen ist. Es ist der Traum jedes Delfins, unter die Engel aufzusteigen und frei atmen zu können. Zu bestimmten Zeiten besuchen leitende Delfine die sogenannten Engelmacher, die Fabriken, und wählen nach einem komplizierten Lotteriesystem Delfine aus, die nach der Begattung mit besonderen Nahrungsmitteln auf einer Insel ausgesetzt werden. So werden weiße Riesen geboren. Sie werden zweimal täglich von den Delfinen auf das offene Meer getragen und dort gefüttert. Also eine typische Sklavenhaltergesellschaft. Nein, ein Sklave kann nie zur Herrenrasse aufsteigen. Aber jeder Riese stammt direkt von Delfinen ab. Durch die Lotterie bestehen im Prinzip für alle Delfine die gleichen Aufstiegschancen. In dieser paradoxen Gesellschaftsform herrscht zugleich äußerste Ungerechtigkeit und eine fremdartige Gerechtigkeit. Mastar ist der erste Planet, auf dem intelligente Wesen die einzige Nahrung sind. Das verdient eine eigene wissenschaftliche Bezeichnung. Ich schlage vor, wir nennen so etwas eine kannibalistische Gesellschaft. Neunundzwanzigster Tag. Heute ist Herr Wu zurückgebracht worden. Er ist wohl auf. Er gab noch keinen Bericht, sondern hat sich mit Frau Wu zurückgezogen. Die Vorräte der Expedition reichen noch für eine Woche. Einunddreißigster Tag. Es folgen Ausschnitte aus Herrn Wus Bericht. Wie konntest du so lange die Luft anhalten? Ich wurde in den Sauerstofftank einer chemischen Fabrik gesetzt und dort beobachtet. Sind Sie religiös? Nein. Sie glauben nur an die Engel, die Sie selber herstellen. Gibt es Streit unter Ihnen? Ich konnte nur Debatten über Organisationsfragen beobachten. Daher war mir zunächst Ihre ungeheure Rüstungsindustrie nicht verständlich. Halt! Wiederholen! Sind Sie in Familien, Sippen oder Stämmen organisiert? Nein. Halt, das kann ich jetzt nicht brauchen. Ich muss mehr über Ihre Rüstung wissen. Bitte sehr. Nachdem ich mehrere Tage untersucht und befragt worden war, wurde mein Behälter an ein Lasten-U-Boot gehängt und mit mir eine Art Tournee veranstaltet. Überall wurde ein Fest gefeiert und ich musste eine Ansprache halten. Dabei fiel mir auf, dass der Anteil der Rüstungsbetriebe ständig wuchs, je weiter wir kamen, bis die Fabriken nur noch Waffen herzustellen schienen. Schließlich bewegten wir uns in einem großen Kreis um ein Gebiet auf der Nachtseite. Ich hatte den Eindruck, dass wir ein Grenzgebiet entlang fuhren und dass mein Auftritt den Zweck hatte, die Moral einer kämpfenden Truppe zu heben. Ein Frontunterhalter. Es war unverantwortlich, dich solchen Gefahren auszusetzen. Wurde gekämpft? Nein. Man erklärte mir, die bereitstehenden Waffen könnten den Planeten zerstören. Das Meer würde verdampfen und Mazda rot zu glühen beginnen. Und womit wurde die Rüstung begründet? Gar nicht. Die Delfine behaupten, auf Befehl der Engel zu handeln. Rüstungsarbeit ist begehrt, weil dabei die Lotterietreffer angeblich viel höher liegen. Am liebsten würden die Delfine nur Rüstung produzieren, weil sie dann eher Engel werden. Sie wissen nicht, wie recht Sie haben. Sie wären nicht nur aus dem Wasser, sondern gleich im Himmel. Ich versuchte herauszufinden, was im eingekreisten Gebiet los war. Die offiziellen Antworten waren ausweichend. Schließlich erzählte mir ein Delfin, der meine Diätkost brachte, dass dort eine Insel ist. Es handelt sich um eine der wenigen größeren Landflächen auf dem Planeten. Auf der Insel leben Aufständische. Im Freien? Das kann nicht sein. An der Luft verwandeln sich die Delfine in weiße Riesen. Dazu ist eine Spezialbehandlung der Engelmacher notwendig mit hormonellen und chirurgischen Eingriffen. Ohne diese leben die Delfine einfach amphibisch, wenn man sie an die Oberfläche lässt. Sie laufen auf dem Land mit ihren Flossenhänden. Und du glaubst diese Geschichte? Ich habe sie gesehen. Mein Diätkoch hatte Sympathien für die Aufständischen, wie übrigens viele Delfine. Er lief mit mir über. Ich lebte 3 Tage mit den Aufständischen. Wie stark sind sie? Sie waren mit Informationen sehr sparsam, da sie wussten, dass sie mich wieder ihren Gegnern ausliefern mussten. Warum? Sie hätten mich für immer behalten müssen. Und einen Ausbruchsversuch aus dem Kessel war ich ihnen nicht wert. Der hätte nämlich den Planeten zum Kochen gebracht. Wogegen richtet sich der Aufstand? Ursprünglich gegen das Lotteriesystem. Vor etwa 10 Jahren prüfte eine Gruppe von Engelmachern die Auswahlregeln. Das wurde erst durch die Entwicklung großer Rechenmaschinen möglich. Es stellte sich heraus, dass die Lotterie keineswegs allen Delfinen gleiche Chancen gibt, sondern die Engel aus einem gleichbleibenden kleinen Kreis auswählt. Lotteriegewinner, die diesem Kreis nicht angehören, werden von den Riesen aufgefressen. Das führte zum Aufstand? Ja, es kam zu Debatten und Kämpfen. Schließlich besiedelten jene Delfine, die den Kannibalismus ablehnten, eine große Insel und nannten sie Land der Ungenießbaren. Wie verhielten sich die weißen Riesen? Solange es ging, ignorierten sie die Vorgänge unter dem Meeresspiegel. Einige, die gelegentlich herablassend den Reden ihrer Diener wie einem Wasserplätschern lauschen, erfuhren, dass es Streit gab und befahlen den Wellen, also den Delfinen, sofort alle unangenehmen Gedanken zu verscheuchen. Das führte zu einem gigantischen Wettrüsten zwischen Gehorsamen und Aufständischen. Das ist die übliche traurige Geschichte. Wir wissen aber immer noch nicht, ob sie in der Lage waren, ihre Sonne explodieren zu lassen. Suchen Sie eine Stelle, wo von den stärksten Vernichtungswaffen erzählt wird. Bitte sehr. Ich bin müde. Setzen wir morgen fort. Nur eine Frage noch. Wer hat die stärksten Bomben? Gibt es ein Rüstungsgleichgewicht? Beide Seiten verfügen über das technische Know-how zum Bau beliebig großer Wasserstoffbomben. Und beide Seiten haben solche Bomben mehrfach getestet. Mir brennt der Boden unter den Füßen. Ich bin dafür, dieses heiße Pflaster auf der Stelle zu verlassen. Es kann hier jeden Augenblick losgehen. Morgen brechen wir auf. Infant, du wirst mit dem Autogenius ein letztes Mal die weißen Riesen besuchen und sie mit unseren Ergebnissen konfrontieren. Wir müssen der Vollständigkeit halber protokollieren, was sie antworten. Nichts. Sie werden sagen, im Meer gäbe es alle möglichen Gedanken und wozu sich den Kopf zerbrechen. Ich fliege gleich los. Komm, Autogenius. Ich fürchte mich auf diesem nassen Stern, der gleich brennen kann. Machen wir es kurz. Ihr übertreibt. Auch unter überhängenden Bergwänden schläft man ruhig, obwohl sie einmal einstürzen müssen. Aber beeilt euch trotzdem. Vierunddreißigster Tag. Der Infant hat fast 100 Inseln besucht und den Riesen vom Land der Ungenießbaren erzählt. Überall stieß er auf Gleichgültigkeit. Nur von einem alten Oberlehrer erhielt er beim Hinweis auf die Gefahr einer Selbstvernichtung des Planeten eine interessante Antwort. Wir wissen, dass im Meer Fische wohnen, die ihr esst. Einige von ihnen sind an Land gestiegen und begehren auf. Oft wird das Meer von einem Sturm erfasst und steigt auf das Land. Bald hört der Sturm auf und das Wasser geht zurück. Geht es nicht in deinen Kopf, dass ihr in Gefahr seid? Die Fische haben Waffen, die alles zerstören können. Ich habe immer gewusst, eines Tages wird das Meer sich seine eigenen Gedanken machen und aufstehen. Dann wird mein Kopf zerbrechen. Ein Blitz und große Hitze werden aus der Sonne mitten in meinem Kopf kommen und auf einen Schlag wird alles aus sein. Aus dem Wasser sind wir aufgestiegen. In der Sonne werden wir untergehen. Wann wird das sein? Bald, wenn das Meer sich erhebt und auf einer Insel frei herumläuft, dann will ich, dass meine Sonne alles zerstört. Ich muss in meinem Kopf Ordnung haben. Ohne Ordnung freut mich das Denken nicht und ich mache Schluss damit. Wenn fischförmiges Wasser meine Inseln überzieht, dann zerbreche ich mir den Kopf. Das könnte bedeuten, dass die Riesen den Delfinen bereits den Befehl erteilt haben, im Zentralgestirn einen Prozess auszulösen, der den Stern zu einer einzigen Wasserstoffbombe macht. Das ist schrecklich. Wie können wir Master helfen? Der Infant ist schuld. Er hat diesen Oberlehrer auf die Idee gebracht. Alarm. Der Infant ist überlastet. Ich schalte ihn ab. Das hätten Sie nicht sagen sollen. Jemandem die Schuld an der Vernichtung eines Sonnensystems zu geben, das ist kein kleiner Vorwurf. Wir müssen etwas unternehmen. Wir haben weder den Auftrag noch die Macht dazu. Unsere Mission ist zu Ende. So ein schöner Planet. Grüner Himmel, blaue Inseln, rotes Meer. Darüber eine gleichmäßig warme Sonne. Es ist schade um Master. Start in 15 Minuten. Großrechner an die Arbeit. Der Infant kann eingeschaltet werden. Aha, wir starten. Ich spiele euch zum Abschied die Musikkonserve vor, die Herr Wu von den Delfinen geschenkt bekommen hat. Man erkennt das Rauschen von Wasser und das rhythmische Arbeiten von Maschinen. Die Texte beschreiben die Sehnsucht, ein Engel zu werden oder einen passenden Partner für die Begattung zu finden. Thank you. Das Raumschiff hat noch einen Tag lang den Planeten umkreist und für das Archiv genug fotografiert. Das Logband endet am 36. Tag. Danke. Geben Sie bitte meinen folgenden Kommentar zu Protokoll und fügen Sie ihn als Appendix an das vorhandene Material über Master. Ich höre. Die Nova im System des Master, die ich entdeckt habe, ist künstlichen Ursprungs. Daran besteht, seit wir das Logband unserer Expedition kennen, kein Zweifel. Ohne den Analysen kompetenterer Fachleute vorgreifen zu wollen, möchte ich zum Hergang der Katastrophe einige allgemeine Gedanken formulieren. Die intelligente Zivilisation auf Master war zu der Zeit, als die Expedition den Planeten besuchte, in einem kritischen Stadium, das nach der bekannten Statistik für rund 50% aller bewohnten Planeten mit ihrem Untergang endet. Dieses kritische Stadium ist gekennzeichnet durch einen fundamentalen Konflikt von planetarem Ausmaß sowie einen Stand der Technologie, der die Vernichtung ganzer Planeten oder gar Sonnensysteme möglich macht. Warum musste Master an seinem Konflikt zugrunde gehen? Der Schlüssel zu dieser Frage sind die Weißen Riesen. Wie die protokollierten Gespräche schließen lassen, sind mit solchen Wesen Verhandlungen über eine Form, den Konflikt ohne Einsatz planetarer Waffen auszutragen, prinzipiell ausgeschlossen. Denn die Überzeugung der Weißen Riesen, die Welt bestehe nur aus ihren Gedanken oder Worten, hatte zur Folge, dass für sie zwischen ihrem Untergang und dem der ganzen Welt kein Unterschied bestand. Als sie einsehen mussten, dass ihre Existenz durch eine Erhebung der buchstäblich unterdrückten Delfine gefährdet war, erschien ihnen dies als drohender Weltuntergang. Die Weißen Riesen, als reine Denker, keine Freunde unklarer Verhältnisse, gaben daher ganz in Gedanken selbst den Befehl zum Weltuntergang. Die einzige Chance für Masters Bewohner hätte natürlich darin bestanden, dass die Delfine den Riesen nicht mehr folgten. Jedoch waren, als der Befehl gegeben wurde, noch genügend gehorsame, das heißt also künstlich beschränkte Delfine vorhanden, um ihn auszuführen. Sie hörten Master, ein Hörspiel von Michael Springer. Die Personen und ihre Sprecher waren Phonostimme Helga Anders, Wissenschaftler Friedrich von Bülow, Koordinator Helmut Wüstmann, Infant Gustl Halenke, Herr Wu Peter Eschberg, Frau Wu Marianne Lochert, Wirsing Peer Schmidt, Großrechner Heiner Schmidt, Autogenius Heinz Meyer. Elektronik, Rudolf Strauß und Hans-Peter Haller. Ton, Roland Seiler. Schnitt, Barbara Römer. Musik, Wilhelm Zobel. Regieassistenz, Arturo Möller. Regie, Bernd Lau und Wilhelm Zobel.